1, 2, 3, 4. Suck my motherfucking dick. Suck my motherfucking dick. Bitte stretchen, wa, oder? Nee. Wer sagt denn? Wer sagt denn? Inke. Ist aber nicht sehr sinnlich, oder? Nee. Boah, die sind doch auch mal richtig böse, oder? Ja, und? Nicht schlecht, oder? Hallo, Jungs! So, jetzt müssen wir erstmal Schluss machen. Na, stellst du dich gut? Ja, Inke. Mit Jürgen wieder? Klar. Ah, und scratchst wieder fleißig rum. Ja, ich scratche. Gibt's denn da so Lachen? Wenn ich ein bisschen Spaß habe, dann lach ich. Mach Spaß, ja? Ich hab ne Mutter Monika mitgebracht, warte mal, ich pack mal aus. Ach, na mach auch nicht so lange, sonst scratchet mich hier dämlich. Ja, können wir nämlich mal ein bisschen Blues zur Abwechslung machen. Was? Ja, Blues können wir jetzt mal machen. Soll ich dir mal was sagen? Ja, ich will. Ich bin ja im Grunde so eine Art Gangster-Rapper. Ja, du musst unbedingt Hip-Hop machen. Können wir gleich machen. Ich ertrage nicht ständig Hip-Hop. Vielleicht solltest du auch Drogen nehmen. Ich habe nie Drogen genommen. Das glaube ich dir nicht. Wollen wir wetten? Nein. Das ist wirklich ehrlich wahr. Ist ja nicht Quatsch. Doch, ist Quatsch. Gar nicht wahr, wollte ich sagen. Ich finde, man sollte auch mal weniger populäre Musik machen. Ja, aber doch nicht, wenn man auf LSD ist, oder? Hallo. Tag, Johnny. Gut, dass du hallo. Jürgen will mich schon wieder zu Hip-Hop überreden. Oder wenigstens Ice-T. Siehst du, und auf einmal schon wieder auf Droge. Super. Ich scratch die ganze Zeit sinnlos rum. Schön. Das ist überhaupt nicht schön. Die für anderen Leute ist großartig, oder? Ich sehe, und ich hab so eine schöne Mutter Monika mitgebracht. Hör doch mal. Nee, warte, jetzt muss man eine gute Stelle finden. Ach, toll. Das ist doch zumindest technisch interessant. Hör jetzt auf, Jürgen. So, jetzt ist es zu Ende. Endlich. Wir wollen doch auch gemeinsam Musik machen. Ja? Aber ich glaube, wir sind echt eine geile Kombo. Ja. Super, aber geil sein allein genügt nicht. Das ist es noch nicht? Nee. Wieso denn? Gute Frage. Siehst du? Na, ich glaube, eine geile Kombo muss dann auch geile Musik machen. Ne? Wie denn ungefähr? Könntest du mal andeuten? Naja, einfach geile Melodien, geiler Rhythmus. Kannst du denn melodisch rappen? Also wenigstens halb so melodisch wie ich scratche? Ich hab dir doch gesagt, ich will keinen Hip-Hop machen. Du unterscheidest immer so unpräzise. Johnny, sag doch auch mal was. Nee, das ist ja der Unterschied. Erzähl ja keinem, was geil ist und was nicht geil ist. Das kann jeder selber entscheiden. Na toll, und was willst du machen? Das ist so peinlich wieder. Meine Fresse, geile Band. Face-Sitting-Songs. Mann. Machen wir halt wieder Hip-Hop. Meinst du das ganz ehrlich? Ja. Super. Dann herrscht hier wenigstens Frieden. Mm. Ach, ihr seid auch mehr so Peace-mäßig drauf, oder? Ja, ja. Aber du müsstest vielleicht einen Rhythmus vorher. Ja, hier. Yo, Mann. Super. Bam. Gangster-mäßig. Wow. One, two, three, four. Sag mal was, Jürgen. Sag ich mal was? Wow. Super. Oder? Ja. Denk mal doch, der Devil steht hinter dem Mikrofon, oder? Mike, Mensch. Hey, jetzt mach ich mal Kunst. Oh. Hey, jetzt wird es Scratch. Oh. Gangstermäßig. Oh. Hey, jetzt wird es Scratch. Let me be your Heike Mackatsch. Yo, man. Let me be your Heike Mackatsch. Yo. Let me be your Heike Mackatsch. Hey, jetzt mach ich mal Kunst. Jetzt wird es scratch. Scheiße, die Schnauze voll von Mandatur. Mal richtig wieder ein bisschen Zivilisation annehmen. Komm, wir fahren an die Automaten. Voll dit jetzt. Komm, wir fahren an die Automaten. Soll denn dit? Da-da-da-da. Ey, man kann es auch übertreiben. Ist das aber nicht mehr Kunst. Hey, jetzt mach ich mal Kunst. Das ist doch Schwachsinn. Was? Schwachsinn ist das. Ja, wisst ihr. Komm, dann wisst ihr, die Künstler sind alle ein bisschen crazy. Blödsinn. Oh. Oh, Mann. Aber anders kann die Kunst gemacht werden. Muss man schon vorhin gegen einen Glocke haben. Hey, jetzt wird es scratched. Hey, jetzt mach ich aber Kunst.